So, Freunde, ihr hört eine Nummer zu groß von meinem Mann Karnes, mein Bruder aus Graz. First things first, let's go! Aha! Blackstar! Yeah! Blackstar! 2008! Blackstar! I'm looking good, ripping wood in my drop car. First things first, meine Freunde! Blackstar! Neues Jahr, neues Glück! Blackstar! Yeah! Das ist eine Nummer zu groß, vergiss das Underdog-Image! Der letzte Schlag hat mich echt hart getroffen. Doch das Adrenalin bringt mein Blut zu kochen. Schau mir in die Augen, mein Wille bleibt ungebrochen. Es gibt keinen anderen Ausweg, als mich dadurch zu boxen. Mir rinnt Blut und Schweiß über das Gesicht. Mir stehen Tränen in den Augen, doch nichts trübt meinen Blick. Bringt mich zu Zweifeln, man, ich weiß, dass ich gewinne. Und das mit absoluter Gewissheit, das ist meine Bestimmung. Ich steh wieder auf unter dem Beifall der Leute, beiß meine Zähne zusammen. Ball meine Fäuste, steh mit einem Fuß im Leben, mit dem anderen im Grab. Doch bleib fokussiert, hol auf zum entscheidenden Schlag. Ab jetzt liegt mein Schicksal in meinen Händen. Wenn ich diesen Kampf gewinne, bin ich ne Legende. Es war schon immer so, was ich anfang, bring ich auch zu Ende. Für mich gibt es kein Limit, nicht mal der Himmel ist die Grenze. Ich bin kann es, doch in meiner Stadt nennt man mich Blackstar. Den Self-Made-Man oder einfach nur Blackstar. Vergiss das Underdog-Image, ich bin ein Blackstar. I'm looking good, ripping wood in my drop car. Ich stand in sie, nämlich kann es, aka Blackstar. Sie zeigen mir Respekt, denn ich bin ein Blackstar. Sie sagen Blackstar, sie schreien Blackstar. I'm looking good, ripping wood in my drop car. Ja, das ist meine Ansicht, jetzt bin ich 23. Egal was sie bezahlen, ich bin und bleibe keines. Ganz egal, wie der Wind sich auch dreht, man, dieser Weg wurde mir in meine Wiege gelegt. Das ist mein Schicksal, ich land nie wieder im Gerichtssaal. Ich hab's immer gesagt, die 64 ist ne Glückszahl. Es war Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hab mich richtig entschieden, jetzt wird Geschichte geschrieben. Und hier bin ich, ich hab nicht vor, wieder zu gehen. Nein, mein Freund, dafür ist viel zu vieles geschehen. Mann, ich denk zurück, betrachte Familienporträt und stell mit Entsetzen fest, dass fast niemand mehr lebt. Es war nie leicht, das Leben ist hart und cool. Ich hab mit 3 Jahren mein leiblichen Vater verloren. Irgendwann fand man den Tod auf dem Boden. Was soll ich sagen, das Heroin ist echt eine teuflische Droge. Ja, ich bin Kannes, doch in meiner Stadt nennt man mich Blackstar. Den Self-Made-Man oder einfach nur Blackstar. Vergiss das Underdog-Image, ich bin ein Blackstar. I'm looking good. Ich starten sie, nämlich kann ich aka Blackstar. Sie zeigen mir Respekt, denn ich bin ein Blackstar. Sie sagen Blackstar, sie schreien Blackstar. I'm looking good, ripping wood in my drop car. Man kann's nicht ändern, jeder muss Opfer bringen. Meine Mutter zog weg aus Otterkring. Sie war am Ende und bereit für ein neues Leben. Ein neuer Weg, ein neuer Typ und eine neue Gegend. Doch auch mein Stiefvater hatte ein Problem mit den Drogen. Er war ein Trinker und hat mich mit Schlägen erzogen. Und schau mich an, es liegt ne Bombe in mir. Ich hab nichts zu verlieren, ihr habt dein Monster kreiert. Es ist ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahn, zwischen Legalität und der schiefen Bahn. Ich lass die Vergangenheit lieber tief begraben. Ich hab ne Menge gelernt in diesen 7 Jahren. Ich hab trainiert, anfangs Push-Ups am Zimmerboden. Bin laufen gegangen, ging ins Studio und kickte Strophen. Langsam hab ich die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Jung und motivierter Underdog will nach oben. Gestatten sie nämlich keine Sake, ey Blackstar. Den Self-Made-Man oder einfach nur Blackstar. Vergiss das Underdog-Image, ich bin ein Blackstar. I'm looking good, ripping wood in my drop car. Gestatten sie nämlich keine Sake, ey Blackstar. Sie zeigen mir Respekt, denn ich